Des Tages Herold meldet sich. Mit scharfem Laute rufet ihr zu neuer Tätigkeit den ausgeruhten Landmann thank you. Lösung hier. Ein buntes Gefühl bedeckt die Flut. Im braunen Schnitter neigt sich der Saaten wallende Flut. Die Sente blinkt, da sinkt das Korn. Steht es bald und aufgehäuft in festen Garben wieder da. Die Mittagssonne brennet jetzt in feiner entwölkte Luft. Ihr mächtiges Feuer in Strömen hinab. Qualm ein blendend Meer von Licht und Quellen, alles seicht der Hitze Blut. Und kraftlos schmachten Mensch und Tier am Boden hingestreckt, am Boden hingestreckt. Thank you. Thank you. dunklen Wolken trennen sich. Gestillet ist der Stürme Wut. Vor ihrem Untergange blickt nach die Sonne vor. Und vom Himmel das Wetter wird zurück.